Uli Burg Kraus. Die Sprache misst, dies schraubt mir auf mein Wort, ein Zwist, bei dem ein Wort das andere liebt. Es schweben Lust und Zweifel immerfort im Zwiespalt und es reckt sich, was sich siebt. Was stäubt es nur, Geburt zugleich und Mord? Ich gehe dahin und habe nichts getrübt. Wie nahm ich an den zauberischen Ort? Die Welt ist durch das Sieb des Worts gestiebt.